SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ein paar aufgelistete Labels, im besten Fall vielleicht in der Biografie noch eine Heimatstadt und ein paar Lebensweisheiten. Ja, super. Genau, diese Biografien, mit denen kämpfe ich mich jedes Wochenende um, wenn ich die passenden Featured Act von der Woche suche. Und dass man uns richtig verstehen, das sind nicht irgendwelche Newcomers, sondern das sind Künstler, Musiker und DJs, die sich dem ganzen künstlichen Zeug den Hype komplett entziehen. Sprich, keine gekauften Facebook-Stimmen, sondern richtige Nerds, Sound-Nerds. Und die liebenswerten Sound-Nerds, fünf stellt ihr heute so oben vor. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Das sind 3 Stunden Mental X Urban Electronic Club Music. Aber möchte der heutige Trip gerade mit dem Russland schaffen. Und da hat eine neue Scheibe am Start. Heisst, das ist der Calm Before the Storm und naja, der perfekte Opener. Schön reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. Sendung zurzeit ohne Minimum Einschieben von Sebastian Busto. Er kommt aus Argentinien, gerade in Südamerika, ist ein absoluter Shooting-Star, aber super bescheiden, obwohl er wirklich auf diesen ganz, ganz grossen Labels released und sehr wahrscheinlich sein grösster Fan und Supporter. Das ist die britische Breakbeat- und House-Ikone, nämlich der Nick Warren. Er hat einen Prompt auf sein Label Soundgarden gesigned, unter anderem mit der Scheibe hier, The Life We Deserve, zum zweiten Mal heute erzogen mit dabei. Back to the White Room, das ist das Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Ich stelle eben genau solche Acts vor, die sich dem ganzen Hype, der ganzen Management-Maschinerie entziehen, aber trotzdem sehr erfolgreich sind. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Thank you. Virus. Essential Tune. Sie tönen zuckersüß und voller Seele. Aber trotzdem sind die Tracks hier von dem Holländer Messe Diatab alles andere als leichte Kost. Das beweist er zum Beispiel mit sehr abstrakten Releases, unter anderem auf dem Sven Wetz im Cocoon-Label, aber natürlich auch auf Manuel Music, das holländische Label ringsum der Paul Heisendank. Nach über einem halben Jahr gibt es eine neue EP und das hier ist auch gerade der Titeltrack dazu. Heisst der Can't Run Today. Diva Music ist ein kleines, aber sehr feines Underground House Label, das man unbedingt beachten muss, wenn sie dann wieder mal ein neues Release am Start haben. Warum? Sie sind so, naja, eine so von der ersten Plattformen gesehen, wo zum Beispiel auch der Several Definition aus Lausanne seine Tracks released hat. Und wir wissen ja, was mit dem Worden ist. Nachdem er dort sein Erstlingswerk released hat, ist er dann auch prompt beim Oliver Kolecki gelandet. Und genau das Go Diva Records, die bringen mit großen Abstand vor etwa einem halben Jahr immer wieder mal so ein Newcomer am Start und da haben wir einen neuen Musan, heisst er, Sagese heisst sein neuer Track und ist das schnell gegangen. Du bist auf srf.ch/mentlex. Management, Hypes und so weiter und so fort. Das alles ist einem Christoph Ivor gänzlich egal. Er kommt ebenfalls aus Amsterdam, wie mein anderer Featured Act vor der Woche, nämlich der Mace Teardrop. Gut, die Holländer, die haben auch wirklich einen sehr kreativen Output. Und zum Christoph Ivor. Naja, er hat zum Beispiel Tracks released. Gerade seine letzte EP ist auf dem Berliner Einmusik erschienen. Wo das rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Heisst, dort sie zumindest Palmyra und sie ist brandneu und super Essential. We'll be right back. Virus. Seit einer Stunde bin ich dran. Ich bin der Mental X. Du hörst Mental X Electronic, diese wöchentliche Elektronika-Magazin. Was wir hier haben, das ist von Virgie, also ein Virgie Remix. Sehr ein junger Produzent. Ich glaube, er kommt aus Litauen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es dürfte ihn etwa sein. Und zwar sein Remix von Forward. Thank you. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Bezeichnung Essential nicht mehr lenkt, naja, dann kommt es aus dem Haus Solomon. Und zwar vom gebürtigen Italiener von Tino Lenni. Zusammen mit Art Bad hat er das Teil hier produziert. Und zwar Sand in Your Shoes. Killer geil. Musik We'll be right back. White Room. Das ist Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Der Mental X, das bin ich, und Electronic, naja, das ist das Rums, das im Hintergrund läuft. Heute präsentiere ich hier im Fokus Artisten, die extrem viele im Kasten haben, aber sich dem ganzen Hype, dem ganzen künstlichen Hype entziehen. Also das heisst, sie haben keine Management, sie kümmern sich so gut wie null um ihre Facebook- und Social-Media-Seiten. Sie nutzen die Zeit lieber, um grandiose Tracks zu produzieren, die sie dann auch auf grossartige Labels rausbringen. Das zum Beispiel kommt in einem Monat auf Mobile raus. Ja, das Label von der Anna Schneider, die früher tot langweilig war und heute richtig schön Gas gibt, heisst der Act, der Kieran Hapto. Ein Stück heisst der Babylon. Thank you. Trance 3.0. Wirklich ein komplett frischer Sound von einer neuen Generation von DJs. In diesem Fall ist Kiko zusammen mit dem Raphael Cerato. Ihre neue Scheibe Jammern ist das und weiss Geist. Der Raphael Cerato spielt genau morgens oben exakt diesen Sound. Und zwar im Zürcher Hive Club. Ist ein Line-Up, das man unbedingt reinziehen würde. Wie gesagt, morgens oben am Samstag im Hive Club. Unter anderem mit dem Raphael Cerato, Definition mit Psycho, Vorzeige, DJ und vor allem Produzent und natürlich auch noch der Gary Beck. Mehr Veranstaltungstipp in einer guten Stunde und Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung, natürlich auch der Podcast zum Gratis-Download, den findest du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast wird natürlich auch ab der 11 für dich gratis verfügbar sein auf iTunes. iTunes aufmachen, Mentlix oben im Suchen eingeben und schon hast du mich unterwegs. Juhu! We'll be right back. Sound. Naja, okay. Trust the DJ, in dem Fall Oliver Kolecki. Der hat ja aber auch wieder Acts auf seinem Leben, nämlich auf Stil für Talent. Der Newcomer Sam Ashour nennt er sich, ein Stück heisst Kazara.

reden der äußerst talentierte junge Kolumbianer, der Camilo San Clemente. Und was der im Moment produziert, das ist wirklich umwerfend. Ich bin, glaube ich, zurzeit sein grösster Fan. Das ist ein Remix von Andrim und zwar Gramatica. Effekt hat ja im Moment einen Sound drauf. Schon seine letzten beiden Scheiben hat er sich vor etwa 2-3 Monaten vorgestellt. Das war wirklich ein Monster gewesen. Und auch hier haben wir eine. Und zwar kommt ihr dann im Bälde dann mal auf dem John Double O Fleming auf Truth Music raus. Heißen wird sie so, wie sie tönt, nämlich ist konsequent und eine Art Gegenbewegung zu den Booking-Agenturen, die alle ihre DJs und Künstler als «the next big thing» probieren zu verkaufen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Understatement. Heute oben präsentiere ich hier vorwiegend Künstler, die super erfolgreich sind, aber einfach Shit auf den ganzen Social Medias. Fake Gang mit eingekauften Stimmen und so weiter und so fort. Und dementsprechend, oder eben genau trotzdem, sind sie super erfolgreich, sind als DJ und Produzenten hoch angesehen, wie zum Beispiel der Griech hier, nämlich der Simos Tagias ist das, mit seiner brandneuen Scheibe, nämlich Blackout. Hintergrundinfos zu diesen Künstlern, Playlisten und Podcasts zum gratis Downloaden, das alles und noch viel mehr, findest du auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du den Podcast so, naja, auf die Elfi, auch noch bei iTunes oder auch auf dem Handy auf der SRF Virus App. Übrigens, langsam häufen sich hier ein bisschen die Studio-Mails. Ja, wir haben irgendwie ein leichtes technisches Problem. Also wenn du ab und zu so zwischendurch so kleine Störsignal hörst inzwischen, ist schon fast minütlich. Mach dir keine Sorgen, wir probieren das bestens in den Griff zu kriegen. Einerseits natürlich so, dass es dann auf dem Podcast drauf ist. Auf der anderen Seite, nächste Woche ist es dann wieder absolut ready. Das an dieser Stelle sich versprochen. We'll be right back. Paris, irgendwann am 10 Uhr, vielleicht 11 Uhr am Morgen, die ganze Crowd mit außergewöhnlich grossen Augen. Passt. Oliver Smith ist das mit Inside. We'll be right back. los ist SRF-Virus. Am Mikrofon hinter den Turntables im Live-Mix und auch im Studio am Umeinandkumpen. Und zwar, wie willst du, bin ich bei der Mentalix. Und genau so heisst auch die Radiosendung Mentalix Electronic. Jeden Freitag hörst du mich live dort ab der 7. bis um 10. zu oben. Und die heutige Sendung und jede Sendung kannst du gerade im Anschluss an die Sendung gratis downloaden. Gehst auf srf.ch/mentalix und klickst dort auf Sendungen und dann dort Podcast-Button. Selbstverständlich kriegst du mich auch als Stream via SRF-Virus App und natürlich auch auf iTunes. So, hast du dir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was du das Wochenende machst? Gut, heute oben du chillen, oder? Für das mache ich ja hier für den Soundteppich. Aber morgen oben würde ich dir dringend empfehlen, den Raphael Cerato anzuhören. Der junge, sehr, sehr talentierte Produzent ist wieder einmal im Clubland Schweiz. Wo? Natürlich im Hive. Und wo, wie, was genau passiert, das erfährst du in meiner Rubrik SRF-Virus Mental X Club Selection. Wie gesagt, der Raphael Cerato morgen oben am Samstag im Hive Club in Zürich. Unterstützung kriegt er vom Definition, grandiose Zürcher Resident DJ vom Hive und dem Gary Beck. Stehst eher so ein bisschen auf, naja, sagen wir mal so, minimalistischer Tech-House, kannst du morgen oben auch in Zürich in die Herdereien-Ausgang gehen. Dort bekommst du nämlich ein Stereo Express, während im Space Monkey der Dimitri Nakov spielt. 3 Jahre lang im Sascha Sikor-Produzent gesehen und heute sehr technoid unterwegs. Aber du kannst selbstverständlich auch außerhalb von Zürich eine tolle Party haben, zum Beispiel in Aarau im Schloflos. Dort hast du morgen oben den Ran Salman vom Berliner Label Stereo Jocke. Während in Basel im Nordstern bekommst du Kellerkind und den Matthias Tanzmann. 1993. Gerade mal 17 bin ich gesehen, habe meinen ersten Job als DJ in einem Techno-Club in Basel namens Heaven Underground. Und dann, naja, dann ist das aus Berlin gekommen. Und zwar von Perry und Roden. Die haben damals wirklich so sehr upfrontigen Sound gemacht unter verschiedenen Projekten, zum Beispiel unter Transform und Transformation. Später haben sie sich dann als Zweiraumwohnung so einen Elektropop verschrieben. Aber das hier, das ist Eternity. Das hier ist wirklich so der ultimative Trance-Klassiker aus dem Jahr 1993. Das ist Apparel Jordan mit The Beat Goes Straight On. Thank you. Side Room. So heisst die heutige Episode Mental X Electronic, natürlich nur hier auf SRF Virus. Und ich habe unter anderem Sound vorgestellt von den Holländern, von Christopher Ivor. Du hörst jetzt gerade nochmal seinen EP-Track, nämlich Palmyra. Dann hast du noch Sound von Zeigo, vom Griech, vom Simos Tagi, also noch vieles, vieles mehr. Hast du erst Spot eingeschaltet und findest, was hat er denn am Anfang so gespielt? In einer guten Stunde kannst du die Sendung gratis downloaden. Hoffentlich ohne Übertragungsfehler, weil heute hat es Technik hier mit dem Studio ein bisschen schwer. Aber alles spätestens am nächsten Freitag haben wir das wieder im Griff. Ganz großes Indianer-Eierwort. So. Hintergrundinfos auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du Podcast und Playlist. Selbstverständlich bekommst du das alles natürlich auch auf der SRF Virus App und auf iTunes. Und würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder abschalten musst ich jetzt. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio und jetzt sage ich, genieß Wochenende, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.